بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich bitte zuerst alle Brüder, dass sie, die hinten sind, dass sie nach vorne kommen. Und ich bitte gleichzeitig die Schwester, dass sie sich organisieren und dass sie ihre Aufmerksamkeit, inshallah ta'ala, geben. Wie gewöhnt, also wie wir immer machen, machen wir inshallah ta'ala eine Lesung von Surat Al-Jathiyah. Das ist Sura Nummer 45 im Koran. Sura Nummer 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن في ذلك ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Wir lesen inshallah nur bis Ayah Nummer 17, Nummer 18 oder 17. Allah sagt, was sinngemäß heißt: Im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen, Hamim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. In den Himmeln und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Und in eurer Erschaffung und in dem, was er an Tieren sich ausbreiten lässt, sind Zeichen für Leute, die überzeugt sind. Und auch in dem Unterschied von Nacht und Tag und in dem, was Allah an Versorgung vom Himmel herabkommen lässt und dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die begreifen. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. An welche Aussagen nach derjenigen Allahs und seinen Zeichen wollen sie denn sonst glauben? Wehe jedem durch und durch sündigen Lügner, der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinen Unglauben verharrt, als ob er sie nicht gehört hätte, so verkünde ihm schmerzhafte Strafe. Und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Hinter ihnen wartet die Hölle, und es nützt ihnen nicht, was sie erworben und auch nicht, was sie sich anstatt Allahs zu Schutzherren genommen haben. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies ist eine Rechtleitung. Und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. Allah ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit die Schiffe darauf auf seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht, alles von sich aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Sagt zu denjenigen, die glauben, sie sollen denjenigen vergeben, die nicht Allahs Tage erhoffen, auf dass er einem jeden Volk das vergelte, was sie erworben haben. Wer rechtschaffen handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil. Und wer Böses tut, der tut es zu seinem eigenen Nachteil. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Wir gaben ja den Kindern Israels die Schrift, das Urteil und das Prophetentum und versorgten sie von den guten Dingen und wir vorzugten sie vor den anderen Weltenbewohnern. Und wir gaben ihnen klare Beweise in der Angelegenheit der Religion. Sie wurden aber erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig sein pflegten. Alhamdulillah, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns wieder diese Sitzung ermöglicht, dass wir sitzen dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Möge Allah uns von den besten Dienern machen. Möge Allah unsere Glaube befestigen. Möge Allah uns und alle Menschen auf der Erde recht leiten. Liebe Brüder, ich möchte heute nicht lang machen, weil heute haben wir um 4 Uhr angefangen. Das ist die alte Zeit. Und deswegen werden wir nur eine halbe Stunde machen, weil das Gebet ist demnächst und Fastenbrechen ist auch demnächst. Jetzt werde ich ganz kurz über unsere Serie weiter erzählen. Wir haben letzte Woche oder die letzten Wochen über ein wichtiges Thema gesprochen. Und zwar die Listen und die Pläne des Satans, wie er die Menschen in die Irre bringt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran klar und deutlich gesagt, der Satan ist euch ein deutlicher Feind. Und ihr müsst ihn als Feind nehmen. Er will euch in die Irre bringen, genauso wie er eure Ureltern in die Irre gebracht hat, als sie von dem Baum gegessen haben. Der Shaitan will, dass die Menschen in der Irre bleiben und ihren Gott verleugnen. Und er macht viele Pläne und Listen, wie er diese Leute überzeugt, dass sie von dem Weg Allahs wegtreten. Wir haben über verschiedene Türen gesprochen, die den Satan nutzt, damit er dich in der Irre bringt. Jetzt kommen wir zum dritten Haupttor, wo der Shaitan reinkommt, dass er dein Herz oder dass er dich beherrscht. Das sind die Sünden, die großen Sünden und die kleinen Sünden. Die großen Sünden. Der Shaitan versucht, dir die Sünde so zu stellen, dass es kein Problem ist, dass es nichts ist. Er gibt dir das Gefühl, mach doch, ist doch kein Problem. Oder wenn du als Muslim, du sagst, wenn ich diese Sünde mache, Allah wird mich zur Rechenschaft ziehen und ich werde meine Abrechnung bekommen. Der Shaitan kommt zu dir, hey, mach doch und bereue dann. Allah ist doch allvergebend. Allah ist allverzeihend. Er kommt von der Religion. Er gibt dir eine Aya vom Koran und ein Hadith. Er ist wissender in der Religion. Er nutzt die Religion, damit er dich gewinnt. Oder er zeigt dir die Sünde, die ist normalerweise groß. Und sie sagt, er zeigt dir das Klein. Und kein Problem und nichts. Und so sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Heuchler und der Frevler sieht immer seine Sünde wie eine Fliege, die vorbeifliegt und er macht mit seiner Hand so. So sieht er seine Sünde. Der Frevler, ihm interessiert gar nichts. Ob er 1000 Sünden macht oder eine, ihm ist alles egal. Also er sieht die Sünden immer klein. Und der Gläubige, der Tugendhafte, der Gottesfürchtige, er sieht die kleinste Sünde wie ein Berg, der auf ihn fällt. Wenn du dieses Gefühl nicht hast bei der Sünde, dann ist dein Glaube in Gefahr. Die Gefahrglocken müssen angehen. Ja? Deswegen, vom Zeichen des Glaubens, dass die Sünde dich traurig macht, dass die Sünde dich belastet, dass die Sünde immer groß in deinem Auge ist. Und deswegen, liebe Brüder, die großen Sünden sind bekannt. Was ist die größte Sünde, was ein Mensch machen kann? Die Beigesellung. Die Beigesellung zu Allah. Dass du einen Teilhaber neben Allah als Gott stellst. Dass du jemanden außer Allah dienst. Entweder ist das ein Mensch oder ein Prophet oder ein Baum oder ein Kuh wie die Inder oder eine Kuh oder A'udhu Billah, das brauche ich gar nicht zu sagen. Es gibt Leute, die dienen dem Geschlecht von dem Mann in Indien. Sie haben der Geschlecht von einem Mann. Phallus. Dieser Phallus-Symbol, die machen das groß und sie kommen und sie beugen sich. Und sie werfen sich nieder. Wie dumm sie sind. Wie blöd sie sind. Der Shaitan hat sie so genutzt und hat sie so erniedrigt, dass sie eine Kuh dienen. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Oder dass jemand zu Allah, der Allmächtige, der über allen Dingen steht, der keinen braucht, der die Macht über allen Dingen hat, der zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Er ist der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Dass wir ihm einen Sohn geben, genauso wie wir. Ich habe meinen Sohn Abdurrahman und sagen wir auch, Allah hat einen Sohn. A'udhu billah. Das ist auch ein Unrecht Allah gegenüber. Das ist die größte Sünde, was es gibt. Allah Ta'ala sagt dazu im Koran. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Und derjenige, der die Beigesellung zu Allah macht, der ein Teilhaber neben Allah dient, Allah verbietet ihm das Paradies. Und sein Aufenthaltsort ist die Hölle. Egal wie gut er war, egal was er von guten Taten auf der Erde gerichtet hat, aber er hat seinen Herr verleugnet. Er hat seinen Herr abgelenkt. Er hat seinen Herr beschimpft. Er sagte, du existierst nicht, ich will dich nicht, ich verleugne dich. Es nützt ihm nichts vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt in einer anderen Aya, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah vergibt nie, dass jemand ihm ein Teilhaber steht. Allah vergibt nie, dass jemand die Beigesellung macht. Wenn jemand stirbt, man war ein Beigeseller, dann wird er niemals seine Sünde vergeben bekommen. Aber, sagt Allah Ta'ala dazu, alle anderen Sünden vergibt Allah. Wenn er will. Er vergibt. Er ist allvergeben. Also die größte Sünde des Islam, also was es auf der Erde gibt, das ist die Beigesellung. Ash-Shirk. Ash-Shirk. Auf Arabisch. Ash-Shirk. Und deswegen sagt Allah Ta'ala auch in einer anderen Aya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Derjenige, der die Beigesellung macht, alle guten Taten werden in die Nichte gehen. Und am Tag der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. أعوذ بالله. Wir nehmen Zuflucht bei Allah, dass wir zu den Verlierern gehören. Amen. Und eine der größten Sünden, Uququl Walidain, gleich danach, dass du deine Eltern verachtest und missachtest. Gleich nach der Beigesellung Allahs kommt das. Kennen wir jetzt die Stellung der Eltern? Und dann kommt Töten. Dass du deine Eltern missachtest, ist schlimmer, dass du einen Mensch tötest, wal'iyadu billah. Und da gibt es Leute, die kommen und die sprechen mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter, lass mich in Ruhe. Und er sieht nicht, dass Allah Ta'ala auf ihn zornig wird. Oder er macht seine Stimme laut. Wo ist das Essen? Gib her! Als ob seine Mutter eine Sklavin wäre. Wallahi, der Islam verflucht solche Leute, die sowas tun. Allah Ta'ala sagt uns, وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Und wir haben den Menschen eingegeben, dass er seine Eltern hoch achtet. Und dass er sie immer achtet. Und er sagt, Allah Ta'ala, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الله تعالى sagt und sag nicht deine Eltern diese Pfui, diese Uff, diese Pfui, lass mich. Sag das nicht deine Eltern. Wenn es ein niedrigeres Wort gibt, hätte Allah Ta'ala uns gesagt. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما Lass nicht deine Stimme höher als sie. Missachte sie nicht. وقل لهما قولا كريما Möge Allah uns vergeben, wie viele Fehler wir gemacht haben gegenüber unseren Müttern und unseren Vätern. Möge Allah unsere Sünden vergeben und dass wir wieder gut werden mit unseren Eltern. Allah sagt, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا und sag ihnen das Beste, was du in deine Zunge besitzt. Das heißt, bevor du ihr was sagst, wähle deine Sätze. Und gib ihr das Beste zum Hören. Statt dass du sagst, gib mir Essen, liebe Mutter, könntest du mir das Essen geben? Allah soll dich bewahren für mich. Ja, gib ihr eine Freude. Dann gehorchst du Allah. Und dann liebt dich Allah, weil du ihm gehorchst und weil du dieses Testament wahrnimmst. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Und erniedrige für sie die Flügel der Demut, der Barmherzigkeit. Und senke die Flügel der Barmherzigkeit für sie. Das ist ein Zeichen, dass du sehr barmherzig und dass du vor deinen Eltern immer diese Achtung, volle Achtung bewahrst. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Und sag, wenn du in deinem Gebet bist, sag, oh Allah, erbarme dich meine Eltern, vergebe meinen Eltern, rechtleite meine Eltern, ja Allah, gebe meinen Eltern das Beste. Möge Allah Ta'ala unsere Eltern die Barmherzigkeit schenken, möge Allah unsere Eltern rechtleiten. Das alles, egal ob die Eltern Juden oder Christen oder Muslime oder Gottlose oder Marxisten oder Kapitalisten, egal. Eltern, egal wie die Religion deiner Eltern sind, dieses Testament musst du bewahren, dass du sie nicht verachtest und missachtest und dass du nur das Beste gibst und dass du die Flügel deiner Barmherzigkeit runtersenkst und dass du für sie betest, für alle Eltern, nur in einem Fall. Allah Ta'ala sagt, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Und wenn sie dir sagen, du sollst die Beigesellung zu Allah machen, du sollst einen anderen Gott dienen außer Allah, dann gehorche ihnen nicht. Dann gehorche ihnen nicht. Aber sei gütig trotzdem zu ihnen. Nicht, dass man hört, gehorche ihnen nicht, dass man sie misshandelt. Nein! Gehorche ihnen nicht, aber sei gütig in diesseitigem Leben mit ihnen. Allahu Akbar. Was für eine Barmherzigkeit hat uns der Islam gegeben. Gehorche ihnen nicht, wenn deine Eltern dich dahin führen zur Kirche, dass du die Beigesinnung machst oder zu irgendeinem Ort, wo andere Götter angebeten werden, dann gehorche ihnen nicht. Sag nein. Und da gibt es einen anderen Fall, die noch schlimmer ist. Jetzt, wenn die Eltern nicht Muslime sind, und sie bekämpfen nicht den Islam. Jetzt, wenn die Älteren nicht Muslime sind und sie sind Feinde des Islams, sie bekämpfen den Islam mit Hilfe, mit Geld, mit Waffen. Sie hassen den Islam, sie wollen den Islam entwurzeln. Wie in der Zeit des Propheten, es waren Gefährten, die Muslime sind. und ihre Eltern waren von dem Feind und die Schlacht kam, oh, man hat seinen Vater gesehen. Man hat seinen Vater kämpfen gesehen. Er gehört zu anderer Reihe. Da kommt Allah Ta'ala und sagt, Ja, ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أو دي إر غلوبت نمت نشت eure Eltern und eure Söhne und eure Kinder als Schutzherrn, wenn sie gegen den Islam kämpfen und wenn sie den Unglauben gewählt haben, wenn ihr das tut, also wenn ihr sie als Schutzherr nimmt, wenn ihr das tut, dann seid ihr ungerecht. Und dann sagt Allah Ta'ala im Koran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم Du findest keiner auf der Erde, der gläubig ist und er nimmt die Kämpfer, die gegen Islam sind, und die Feinde, die gegen Islam sind, er nimmt sie als Schutzherren, auch wenn das seine Eltern und seine Verwandte und seine Brüder sind. Die Ayaten kamen von sinnenden Himmel. Die Muslime, Muslim zu sein, heißt unterwerfen vor Allah. Wisst ihr, was ist passiert? Einer hat in der Schlacht seinen Vater getötet. Er hat den Islam bekämpft. Für ihn der Islam war wichtiger als diese Beziehung. Und ein Mann hat seinen Sohn gefunden. Und sein Sohn war Geisel oder Gefangene. Und dann sagt er ihm, oh Vater, ich habe die ganze Zeit versucht, mit dir nicht neben dir zu sein im Kampf, dass ich nicht mit dir streite. Er sagt ihm, und ich habe die ganze Zeit dich gesucht, dass ich dich enthaupte. Aber ich habe dich nicht gesehen. Guckt mal, wie der Glaube stärker war. Der Glaube und die Beziehung des Glaubens ist wichtiger als leibliche Beziehung. Nuh, der erste Gesandte Gottes auf der Erde, zu den Menschheit. Sein Sohn gehörte zu den Ungläubigen, die Allah verleugnet haben. Als Nuh das Schiff gebaut hat und die Überschwemmung kam über die Ungläubigen, und dann hat Nuh und seine Anhänger, die gläubig sind, die Rettung von Allah Ta'ala bekommen, da sagt Nuh, ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين Und Nuh rief sein Herr und sagte, Oh mein Herr, mein Sohn gehört mir. Oh mein Herr, erbarme dich seiner. Er soll zu uns kommen. Allah Ta'ala sagt, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Allah sagt, O Nuh, der gehört nicht zu deiner Familie. Deine richtige Familie sind die Gläubigen. Das sind deine Brüder. Deswegen, diese Brüderschaftsbeziehung, die wir haben, die ist viel stärker als leibliche. Weil es verbindet uns La ilaha illallah, dieses Glaubensbekenntnis. Es verbindet uns Muhammad Rasulullah. Das ist stärker. Und wenn es leiblich plus Religion, das ist noch stärker. Und deswegen Allah Ta'ala sagte ihm, er gehört nicht zu deiner Familie. Das ist eine nicht rechtschaffene Tat, was du tust, ja Nuh. Ich warne dich, dass du nicht zu den Unwissenden gehört. Und dann hat er sich entschuldigt. Qala, Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Er sagt, oh mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe. Wenn du mir nicht vergibst und dich meiner nicht erbarmst, dann werde ich sicherlich zu den Verlierern gehören. Stopp. Also, Eltern. Wir haben jetzt über Eltern gesprochen, die drei Stufen der Eltern. Da kommen wir zu den großen Sünden gehört auch Töten. Töten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über das Töten. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Und derjenige, der seinen Bruder tötet, mit Absicht. Allah bereitet ihn Folgendes. Guckt mal, vier Sachen. Schlimmste, was es gibt, im Koran gab es da. Also, schrecklichste. Erste Sache, Jahannam. Er bekommt die Hölle, Höllenfeuer. Zweitens, Khalidan fiha. Er bleibt drin ewig. Drittens, wa ghadiballahu alayh. Allahs Zorn ist auf ihn. Wa la'ana. Allah verflucht ihn. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Und dazu, Allah hat ihm dazu eine gewaltige Strafe vorbereitet. Er ist ewig in der Hölle, aber gleichzeitig die Strafe ist ganz besonders. Ja? Das ist der, der jemanden tötet. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Ma'idah, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. Derjenige, der eine Seele tötet, egal wie die Seele ist. Eine Seele. Derjenige, der eine Seele tötet, es wird bei Allah so gezählt, als er die ganze Menschheit der Erde getötet hat. Warum? Weil von dieser Seele wäre Nachkommenschaft gekommen. Richtig? Weil er diese Seele getötet hat, alle diese Nachkommenschaft sind in seinem Buch. Und derjenige, der eine Seele lebendig lässt, also wenn du zum Beispiel jemand, der mit Todesstrafe beurteilt wird und dass du Geld dafür gibst, dass du ihn befreist, als hättest du die ganze Nachkommenschaft lebendig gemacht. Zu den größten Sünden gehört, liebe Brüder und Schwestern, die Unzucht, diese Unheil, dass man, wal'iyadu billah, mit einer fremden Frau schläft. Mit einer Frau schläft. Das gehört nicht zu unserer Religion. Ich sage den Leuten, die in der Irre sind und die Leute, die schlechte Umgebung haben und schlechte Freunde, die sie zu Diskotheken bringen, damit fängt das an. Da öffnest du die Tür, dass du, wal'iyadu billah, zu dieser großen Sünde ankommst. Es ist die Zeit. Das Thema ist sehr wichtig. Ich will eigentlich noch nicht mit dem Thema. Ich habe noch nicht angefangen. Ich wollte eigentlich heute was ganz anderes ansprechen. Aber lassen wir das als Einführung für Kapitel große Sünde. Und das nächste Mal treffen wir uns inshallah ta'ala um 2.30 Uhr hier. 2.30 Uhr jeden Sonntag. Sagt anderen Leuten, sagt eure Freunde, eure Verwandten, dass sie kommen, möge Allah unsere Taten annehmen, möge Allah uns unsere Sünden vergeben, möge Allah unsere Fasten annehmen und unsere Gebete und unsere Koranlesungen. Amin, Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich danke euch für das gute Zuhören.